stark, Double Time war zu hart. Auf Vergleiche gewagt, die waren anscheinend zu smart. Der Rapstark holt es Frauen augenblicklich aus Mischa stehen, doch kennen keine Fakten, weil sie sich die Definition nicht ansehen. Poesie Deluxe, manch anderer Dichter kommt nicht mit. Denker werfen das Handtuch, offensichtlich. Tiefgründige Weise Rapper werden gebattelt. Das Publikum entscheidet, wer ist der bessere Texter. Wer hat stärker gefrontet und den Applaus verdient? Wer hat zum Lachen gebracht und den Lauch besiegt? Diese Rapper sind humorvoll, haben einiges zu sagen in der Kategorie. Vergleiche nicht zu schlagen, doch die MCs können nachdenklich sein und aggressiv, die Hände in der Hose wie ein Taschendieb. Coole Posen und eine Aussage wie Dalai Lama. So eine Begabung hat sonst gar kein anderer Rapposophen von heutiger Zeit. Doch schau einen Rapper, wenn er zweideutig meint und eindeutig sagt, was er denkt, mit Überlegen. Über schlechte Nachreden muss man drüber stehen. Oh, Rapposophen von heutiger Zeit. Doch schau einen Rapper, wenn er zweideutig meint und eindeutig sagt, was er denkt, mit Überlegen. Über schlechte Nachreden muss man drüber stehen. Ich hab über abgefuckte Dinge in den meisten meiner Strophen. Aber wenn ich sag, ich ficke deine Mutter, mein ich's philosophisch, um mich mitzuteilen, brauch ich nur beschissenes Mic und sonst bitte ich es sein, manchmal auch zwischen die Zeilen. Ha! Weil ich ein Fan von Kraft des Töten bin, kann es sein, dass meine Lieder auf die Hassbotschaften klingen. Aber das ist nicht der Sinn dahinter, lass es mal, du Spinner. Eine Waagschale aus Gold in Tee, das hat's verdammt behindert. Ist das Segen und ein Fluch, ich hab in 16 Zeilen so massiv das. Du hast mal richtig, pack da einfach Wörter rein wie Motherfuck. Okay, ich find die Regierung nicht toll, doch manchmal rap ich einfach lieber über Bier und Erfolg. Ich bin völlig widersprüchlich, sag Veganer haben recht. Dabei wisst ihr ganz genau, ich hab den Magen voll mit Speck. Mir egal, ob du das checkst und ist die Lage auch perplex. BC's, Freezy's und mein Name steht für Rap, Philosoph. Rapposophen von heutiger Zeit. Doch schau einen Rapper, wenn er zweideutig meint und eindeutig sagt, was er denkt, mit Überlegen. Über schlechte Nachreden muss man drüber stehen. Oh, Rapposophen von heutiger Zeit. Doch schau einen Rapper, wenn er zweideutig meint und eindeutig sagt, was er denkt, mit Überlegen. Über schlechte Nachreden muss man drüber stehen. Oh, mach kein Problem draus, wenn du Probleme nicht lösen kannst. Lebe jetzt, denk an den Moment, den du am schönsten fasst. Erstaunlich, jeder Mensch in der Maske ganz das selbst ist. Gut, dass ich verstand, dass du ohne Verstand nicht hell bist. Wahnsinn, nichts tun, aber hoffen, dass sich was ändert. Sehe Liebe, Ernte, Hass, nur das Hass mich verändert. Oft nur gutes Frühstück, du schlechtes Abendbrot. Tag vorbei, nichts erreicht, nervt die Dieselfahrerfahrverbot. Es geht nicht ums Besitzen, sondern ums Erwerben. Den Sinn im Leben und manchmal ums sinnvoll zu sterben. Nutze Talent im Wald, singe nicht zu den lautesten Vögel. Steh auf, geh raus, draußen, tot zu tausenden der Pöbel. Kritik nicht weiß, letzter Schluss, es nicht zu enden muss. Rap bringt verständlich, Wunsch und Rap verständigen wir uns. Philosophie, viele Bühne nimmt sie gedanklich mit Gedanken aus. Rap braucht ihren Nahrung und der Mensch ein Krankenhaus. Die Wahrheit konträr zu Subjektivität, keine wahre Objektivität, hoffe ihr den Unterschied versteht. Rapposophen von heutiger Zeit. Doch schau einen Rapper, wenn er zweideutig meint und eindeutig sagt, was er denkt, mit Überlegen. Über schlechte Nachreden muss man drüber stehen. Oh, Rapposophen von heutiger Zeit. Doch schau einen Rapper, wenn er zweideutig meint und eindeutig sagt, was er denkt, mit Überlegen. Über schlechte Nachreden muss man drüber stehen. Oh.